Cupcake Jar bei 151. Herzlich willkommen zurück. Nach einem großartigen Jubiläum sind wir wieder da, hier im Aufnahmestudio bei Oma. Bonjour, Amadou. Ja. Ja. So ist das. Wir sind wieder da. Und welche Nummer haben wir denn heute? 151. Quersumme? 6. Ja. Gut, dass du schnell auf den Taschenrechner tippen kannst. 7. 1 plus 5 plus 1 ist? 7. Und die Quersumme? 7. Von 7? Quersumme von 7? 7, ne? Genau. Das 7, ist ja wieder ein Quatsch, ne? Also, bitte. Wieso? Weil ich kann keine Zahl wiederholen. Ja. Okay, verständlich. So, Mikro ist trotzdem noch immer etwas leise, daran können wir jetzt leider nichts mehr ändern, aber das... Das geht aber eigentlich, ne? Das kann man eigentlich ganz gut verstehen. Das jetzt wahrscheinlich nicht mehr. So, wir sind heute wieder da. Thomas plant 7 Stunden. Ich plane nicht 7 Stunden, sondern 1 Stunde. Ja, wir wollten ja anfangen mit dem Vorlesen sämtlicher Texte von dem neuen T.S. Ullmann. Nee, das dürfen wir... Das T.S. Ullmann Solo-Album. Das dürfen wir aus Copyright-Gründen hier leider nicht tun. Betitelt T.S. Ullmann. Wir beginnen mit dem ersten Lied auf der ersten Seite der Schallplatte. Copyright-Verstoß. Es geht 3 Minuten und 41 Sekunden. Sonst verlieren wir unseren Podcast bei iTunes. Und es heißt, zum Leichen und Sterben Copyright-Verstoß. Ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Oder da krummelt es an der Tür. Ja, da krummelt es an der Tür. Wir werden hier abgehört vom CIA. So, Psst, das muss mit dem Copyright nee, was das zu dürfen tun. Wir hier aus Copyright. Ich kam auf die Welt in einem Kadett, ein Poster von Lebowski über meinem Bett. Ja, lies mal weiter, ich trinke da einen Schluck. Im Frühling 74, Sternzeichen Widder, im Kalten Krieg wussten wir, warum wir noch zittern. Ein Finger in der Luft, zwei hinter den Rücken gekreuzt. Ich kann übrigens normalerweise besser lesen, aber das ist hier in Schreibschrift abgebildet und ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Entziffern. Das hat jetzt nichts mit den Lesefähigkeiten zu tun. Es ist recht groß geschrieben und in Aral. Ich habe nie vergessen, wovon du nachts träumst. Das Leben ist hart, aber das nehme ich. Kaf. Ja, das damit Leben wir Thomas hart, Leseschwächen jetzt mal hier über. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Ach, das nehme ich in Kauf. Das Innen fehlt aber irgendwie. Ich vermute, es soll eigentlich heißen, das nehme ich in Kauf, weil dann passt es mit dem Fluss. Du hast ja auch ein Buch gekauft, Mirko. Ich kann ja nicht lesen, deshalb habe ich kein Buch gekauft. Wie heißt denn dein Buch? Wie heißt es denn? Du kannst ja zumindest mal sagen, wie es heißt. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und jetzt lest mal die ersten zwei Sätze. Der Autor, da fällt mir jetzt gerade erst aus. Jonas Jonasson. Ja, das ist so das wie ist Jupiter Jones. Nee, das ist... Justus Jonas. Lest mal die ersten drei Sätze. Und hier ist so ein Elefant auf dem Cover, das gefällt mir auch voll hervorragend. Sieht sehr edel aus. Mark Henry? Also bitte. Wir könnten ja mal, so wie wir den Dievenpizzen-Vergleich machen, den... zoologischen WWE-Roster-Vergleich machen. Das machen wir nächste Woche. Jeder WWE-Star auf dem Roster kriegt ein Tier, was man aus dem Zoo kennt. Das machen wir nächste Woche. Diese Woche haben wir nicht so viel Zeit und zudem keinen Internetanschluss. Gibt es im Zoo auch Ratten? Das weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Irgendwo laufen die bestimmt rum. Zumindest zum Fressen. Okay. So, ich soll die ersten drei Sätze lesen. Lies mal die ersten drei Sätze. Damit lese ich jetzt das erste Kapitel fast vor. Man möchte meinen, er hätte seine Entscheidung etwas früher treffen und seine Umgebung netterweise auch davon in Kenntnis setzen können. Aber Ellen Karlsson, ja, schwedische Namen sind nicht so mein Ding, war noch nie ein großer Grübler gewesen. Entsprechend war der Einfall auch noch ganz frisch, als der alte Mann sein Fenster im Erdgeschoss des Altersheims von Malköping, Sörmland, öffnete und in die Rabatte kletterte. Das Manöver war etwas mühselig, nicht unbedingt überraschend, wenn man bedenkt, dass Ellen just an diesem Tag 100 geworden war. 100 ist ein schönes Alter und er scheint im Alter von 100 aus dem Altersheim zu fliehen. Genau, in einer knappen Stunde sollte die Geburtstagsfeier im Gemeinschaftsraum losgehen. Klingt gut. Nur die Hauptperson hatte nicht vor, zu dieser Feier aufzutauchen. Wie viele Seiten hat das Buch? 400 ein bisschen. Nein, wenn es aber so geschrieben ist, ist es, glaube ich, gut zu lesen. Ja, das glaube ich auch. So, wir haben heute eine Achso, ich dachte, wir wollten noch über Politik sprechen. Das können wir machen, wenn wir nachher noch Zeit haben. Über Politik sollte man aber in Wrestling-Sendung nie sprechen, ne? Du hast den Vorschlag gebracht. Ja, aber wieso schlägst du denn sowas vor? Weil wir nachher sowieso keine Zeit mehr haben. Ach so. Alles ganz geschickt. So, die Raw ist super Show, die war super. Und die war vom 5. Sag mal erstmal, was heute auf der Agenda ist. Raw und TNA No Surrender Tippspiel. Und Raw. UFC, die ganzen News. Nee. Ja. Ja. Und SmackDown werden wir wie schon vor 2 Wochen wieder auf die nächste Woche verschieben. WWE Raw. Aber wir sollten zumindest über das erste Sin Cara Promo sprechen. Nee, das sollten wir nicht, denn das habe ich noch nicht gesehen und du hast das auch noch nicht gesehen und kannst da ja auch nicht fundierte Sachen dazu sagen, außer das, was du woanders aufgeschnappt hast. Deshalb werden wir das nicht tun. Ich habe den Bericht gelesen und den Wrestling Observer. Ja, heißt, du hast es woanders aufgeschnappt, aber du kannst nichts Eigenes dazu sagen. Also. Raw Super Show vom 5.9.2011 aus der Nation. Ich könnte aber was Eigenes zu dem, was ich gehört habe, sagen. Ja, das hat aber keinen Sinn, deshalb warten wir bis nächste Woche, bis wir das alles gesehen haben. Wieso hat das keinen Sinn? Ich guck mir das nicht mal an. Wir können das gleich auf... Ich gucke mir höchstens auf YouTube, werde ich vielleicht mal das Promo wir können das. Mir angucken. Aber wir können das, da ich ja hochtechnisch die SmackDown auf dem iPad habe, können wir uns das nach der Aufnahme vielleicht mal zusammen angucken. Genau, aber die ganze Sendung will ich nicht sehen, nur das Promo. Ja. Ja, das wäre gut. Raw. Das können wir noch während der Aufnahme machen. Nee, ich glaube nicht. Das schaffen wir. Das müssen wir aber erstmal finden, Thomas. Ja, da können wir ja eine kurze Sendepause machen. Und in der Zeit können wir ja dann überbrücken mit Musik. Genau. Raw, da könnten wir ja ein Stück von T.S. Uhlmann, was ich gerade vorgelesen habe, spielen. Wir haben das ja schon vor einiger Zeit. Wir haben mir selbst gekauft. Nicht wieder schlagen. Nicht wieder schlagen. Ich habe vom letzten Mal noch Bier in der Schüttung. Okay. Es ist ja nicht nur das Wrestling gefährlich, sondern es ist ja auch das Wrestling-Kommentieren gefährlich. Weil man da teilweise, beim Wrestling fällt man auf den Kopf oder kriegt Stühle auf den Kopf geschlagen. Klar. Und beim Kommentieren kriegt man Bücher auf den Kopf geschlagen. Übrigens war beim Wrestling Observer Podcast ein Interview mit Mick Foley. Wahrscheinlich das letzte für einige Zeit, weil er ja wieder zur WWE geht. Und er hat da so ein bisschen auch über TNA erzählt und warum er dann da am Ende des Tages doch aufgehört hat. Raw Super Show vom 5.9.2011 aus der Nationwide Arena in Columbus, Ohio. Raw startet mit einem Überblick oder Rückblick auf die Ereignisse zwischen Punk, Triple H, Kevin Nash. Da wurden auch die Szenen von SmackDown gezeigt, die wahrscheinlich einige Leute, die Raw gucken, nicht gesehen haben. Dementsprechend war das natürlich gut. Es war eine schöne Zusammenfassung. Mhm, ja. Oh, CM Punk bezeichnet sich als besten Wrestler der Welt und setzte sich in den Ring. Er meinte, er das, was in seinem Gehirn ist, das kommt wohl direkt auch aus dem Mund. Er hat da nicht irgendwie noch so einen Filter dazwischen. Auf seinem T-Shirt steht ja hinten auch Best in the World. Ja, Punk, das ist der Sprechruf auch immer gewesen für die Ring of Honor Leute. Also Daniel Bryan oder Bryan Danielson damals, der wurde auch immer als Best in the World. Und jetzt machen sie das bei Davey Richards immer in Sprechkörn, wenn er einen Kampf hat. Mhm. Best in the World. Best. Das hat CM Punk also von seinen alten Kumpels übernommen. Punk soll später noch auf R-Truth treffen. Und das ist die Wahrheit. Ist ja, ja, genau, der ist ja letzte Woche da in das Match gekommen. Ja, hat da irgendwie eingegriffen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich auch nicht, aber R-Truth ist ja jetzt als Jobber dann ganz gut dafür, zur Verfügung zu stehen. Ist ja kein Jobber. Ist ein Jobber für CM Punk, oder? Ja. Ich würde werden wir dann nachher bei dem Match ja, mal urteilen. Ja, okay, ja. Wie man sieht. Ja. Er selbst würde allerdings ein Match gegen Kevin Nash vorziehen, zudem denkt er auch weiterhin, dass Hunter und Kevin Nash kooperieren. Punk fordert Nash auf herauszukommen, da er gegen ihn antreten möchte. Nash betritt dann auch die Halle, macht sich auf den Weg zum Ring und meint, dass CM Punk froh sein kann, dass nicht er, sondern Triple H sein Gegner sei. Punk machte sich über Kevin Nash lustig, nachdem er erinnerte, welche blödsinnigen Filmcharaktere Nash bereits verkörperte. Und glaub, den einen kannte ich gar nicht, der da zu Sprechkorn gesorgt hat. Ja, er meinte ja, das werden jetzt nicht viele verstehen. Ja, genau. Und ich dachte auch, den habe ich auch nicht Thomas kann mich das wieder aufklären. Es gab viele Reaktionen im Publikum. Ja, es gab sogar Sprechchöre mit dem Namen. Ich habe nur im Podcast gehört, dass das ein Film war, wo er diese Rolle mal gespielt hat. Aber den Film kenne ich nicht. Ich habe einmal von ihm ein Foto gesehen, wo er sich die Haare geschnitten hat und die blond gefärbt hat für eine Filmrolle. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht ist. Ich habe auch den Namen, vergessen. War wahrscheinlich eine recht lächerliche. Also ich kenne Vinny Vegas natürlich als Wrestling-Charakter. Diesel hat er drin. Dann Nash selber. Ist schon Zeit für abgelaufen. Ja. Das war eine schöne Sendung von Dropkick Drama oder Super Dropkick Drama. Hiermit kommen wir zum... Ja, wir heißen ja jetzt so lange, bis die WWE diese bekloppten Supershows durchzieht, heißen wir immer Super Dropkick Drama. Ist immer gut. Bekloppte Ideen nachmachen ist immer eine tolle Idee. Ich weiß. Können wir nicht mal jemanden von einem verfeindeten Podcast dann dazu nehmen? Verfeindet? Wir sind ja mit niemandem verfeindet. Doch, mit Ringside, oder? Ja, stimmt. Hol mal den Bruns. Ja, der... Oder hättest du eher den Holzer lieber? Ich dachte eher an Wolfgang Stach. Dann kriegen wir ja nie im Leben. Dann kriegen wir mal wenigstens die ganze Verpflegung von Oma hier, werden wir dann wenigstens los. Den kriegen ja selbst die Bruns und Holzer nicht mehr rein, wenn sie denn mal da sind. Die machen ja keinen Podcast mehr. Das stimmt. Es wurden sogar mit Kriegsreformen, wurde mal irgendwie so ein bekannter amerikanischer Journalist oder so angekündigt und da sollten Fragen gestellt werden. Ich glaube, das war vor 5 Monaten oder so. Der ist der kommende in Kürze. Oh. Amerikaner Dave Meltzer war es aber nicht? Nein, nicht so. Nee, von PB Torch jemand? Ich weiß nicht von wo. Das finde ich interessant. Warum hast du mir da keinen Link geschickt? Ich kann dir ja nicht alles verlinken, was ich interessant finde. Da würde ich ja nur noch verlinken. Findest du alles interessant, was du im Internet liest? Nö, nee, aber vieles. Das ist auch eine komische Aussage, ne? Okay, Triple H kam ebenfalls zum Ring. Ach so, das wusste ich gar nicht. Triple H kam auch zum Ring? Ja. Nash bezeichnete Punk als Krebs. Das ist negativ, und Krebs ist doch was Schönes. Hast du nicht verstanden, oder? Besser als eine Ratte. Er meinte die Krankheit. Ja. Es ist ja nur ganz komisch geschrieben. Ja, ach so. Ich hab ja selber die Raw-Com gesehen. Ich war ja ganz abwesend. Wieso warst du abwesend? Nee, ich war nicht. Ach, deshalb lag da in diesem Waldstück die Flasche Wodka. Deshalb warst du abwesend. Nee, ich habe die Raw ja nicht hier geguckt. Ich habe die ja zu Hause gesehen. Ach so. Also abwesend. Hunter hatte sich die Videos der Security aus dem Staples Center angesehen, beziehungsweise die wurde ihm wohl hinterher geschickt oder was weiß ich, und fand heraus. Also das war dämlich jetzt. Ja. Fand heraus, dass Kevin Nash selbst hinter der SMS steckte, nämlich auf dem Video war wohl zu sehen, zu dem Zeitpunkt, wo Triple H die SMS bekommen hat, war wohl jemand in seinem Büro und hat an dem Handy von ihm rumgefummelt, sodass Kevin Nash wohl selber über Triple H Sandy die SMS an Triple H geschickt hat. Was ist denn das eigentlich für ein Quatsch? Ja, das ist, das... Das kommt nicht. Hast du, jetzt, das hast jetzt, du, wo ich mal drüber das nachdenke. Hast du gut erkannt. Also Kevin Nash behauptet, er hat eine SMS bekommen, um da beim SummerSlam am Ende den Sieger fertig zu machen. Ich weiß ja nicht, was jetzt Triple H keine, für ein Handy hat, aber man sieht das auf, doch in der Zeile, pass auf, von wem das... Pass auf, es hat keiner jemals überhaupt aufs Handy von Kevin Nash geguckt, ob er überhaupt eine SMS bekommen hat. Und es hat, wenn auch, ja, dementsprechend auch keiner geguckt, von welchem Apparat das kam. Und jetzt hat Kevin Nash sich, obwohl das nie jemand kontrolliert hat, und Triple er H auch einfach der Lügner, irgendwas auf seinem Handy verschickt hat, ist er dann in die Kabine von Triple H gegangen. Das Handy hat er natürlich nie dabei. Ja, deshalb heißt es ja Handy, weil das lässt man dann in der Kabine liegen, während man woanders hingeht. Und hat nicht irgendwie unter Jacken- oder Hosentasche. Nein, das wäre ja zu groß, das Handy, was Triple H hat. Das ist ja noch aus den 80er Jahren. Und da braucht man ja noch da so... Da kann man auch SMS schreiben. Genau. Und dann geht er in die Kabine, nimmt das Handy von Triple H, wo zufälligerweise kein PIN-Code-Schutz drauf ist, und schickt von da eine SMS an Kevin Nash. Und dann hat Kevin Nash bestimmt... Dann ist er bestimmt aus der Kabine zurück. Er hat hier sein eigenes Handy nicht dabei, weil das Handy lässt man ja in der WWE immer in der Kabine. Ist hier in seine Kabine gegangen, hat gesagt... Hat das erstmal geschenkt. Ich habe eine SMS bekommen. Von wem ist sie? Ach, vom Triple H. Also so eine blödsinnige Auflösung, das war schon TNA-Niveau. Nash bestätigte dies, sein Ziel war es, WWE wieder aufregender zu machen. Also er nennt jetzt genau die Zahlen, die CM Punk vor einigen Wochen gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ja. Nash sei der Ansicht, dass kein Platz für beide bei der WWE sei und daher sollte Hunter etwas gegen CM Punk unternehmen. Hunter hat zwar auch ein Problem mit Punk, doch wurde er nicht von ihm belogen. Triple H wollte dann aussprechen, wie er gehen müsse, doch Nash unterbrach Hunter. Nash versuchte die Konfrontation beider bei SmackDown klein zu reden, danach, also da hat er ja Triple H leicht geschubst. Danach reizte er den COO und schubste ihn mehrmals. Hunter teilte daraufhin einen Faustschlag aus, welcher Nash zu Boden beförderte. Es folgte das You're Fired von Triple H. Das hatte keinen Schwung, also das war kein You're Fired, wie man es von Vince McMahon kennt. Nee, das sollte aber auch gar nicht. Das war so mehr nebenbei und das war in der Wirkung auch sehr gut. Punk machte sich dann noch etwas über Nash lustig und ging dann auch. Ja, Kevin Nash ist jetzt nicht mehr in der WWE. Nee, und CM Punk wurde dann noch diesen Standardspruch los, der immer auf der WWE-Seite steht, wenn irgendjemand entlassen wird. Genau. Future all the best in your future endeavor. Ja, genau. Alles, alles Gute für alle Zukunftspläne, heißt es, glaube ich. All the best in your future endeavors. Alles Gute für die zukünftigen Aktivitäten. In Deutschland würde man sagen, für Zukunftspläne oder so wahrscheinlich. Kevin Nash und John Laurinaitis, beide recht wütend und verärgert, steigen beide im Parkbereich in eine Limousine und fahren weg. Ja, das ist ja ein Ding. Ja. Das erste Tag Team Match ist ein Tag Team Match. Das erste Tag Team Match? Oder ist das erste Match ein Tag Team Match? Das erste Tag Team Match ist ein Tag Team Match. Man könnte auch sagen, das erste Tag Team Match ist ein Match. Zwar kein gutes Match, aber immer ein Match. Ich fand's gar nicht so schlecht. Ich fand's furchtbar. Kofi Kingston und Evan Bourne als Airboom kommen jetzt auch zusammen mit einem zusammen kreierten Entrance in Anführungszeichen raus und werden auch als Airboom angekündigt. Jetzt übrigens finde ich die auch als Tag Team gut, weil man jetzt etwas dafür tut. Ach, auf einmal. Ja, warte. Jetzt finde ich die blöd. Nur mal aus Prinzip. Okay, danke. Die sind sowas von blöd. Ich finde ja David Otunga viel besser. Vielleicht. Nee, die sind gut. Ja, die kamen ja zusammen mit so einem leicht zusammen kreierten Entrance raus. Ich finde das jetzt sehr gut, weil jetzt etwas dafür getan wird, die zusammen darzustellen. Und zwar zusammengewürfelt jetzt. Also man könnte was Großes draus machen. Die haben ja auch einheitliche Kleidung jetzt an. Absolut. Und treffen auf Great Khali und Jinder Mahal. Auch dieses Tag Team finde ich sehr gut. Das macht auch wieder ein bisschen Sinn. Die nennt man ja Khali Mahal. Ist so. Das klingt irgendwie wie so ein Alkoholgetränk. Da kenne ich mich nicht aus. Da musst du dich wohl besser auskennen. Das kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Aber ja, man weiß es nicht. Khali Mahal. Ja, klingt schon komisch, ne? Wer weiß, was ihr da in Chemie macht. Wir haben letztes Mal Tomaten seziert. Wir haben Tomaten hier so Tomaten seziert in Chemie? Ich dachte, das macht man in Biologie. Sind Frösche. Wir haben so diesen... Ach nee, das haben wir auch im Bio gemacht. Quatsch, ey. Tomaten seziert? Ja. Was ist denn das für ein weicheiriger Unterricht heutzutage? Früher hat man da entweder Menschen oder Frösche genommen, die man seziert hat. Wir hatten letztes Jahr was mit Schweinen. Ja, das Schweineaugen. Ja, das ist ja blöd. Ja. Also habt ihr den unbeliebtesten Schüler in der Klasse genommen, gesagt, du Schwein, und dem die Augen ausgerissen, oder was war das dann? Das wäre zugegebenermaßen sehr unterhaltsam gewesen, es waren aber leider echte Schweine. Das kommt drauf an, ob eine Abstimmung ist. Wenn man selber betroffen ist, ist es blöd. Ja, das ist natürlich wieder wahr. Es waren leider echte Schweine. Also natürlich dann nicht mehr leben. Ne? Jetzt will ich hoffen, dass die Schule die nicht leer ist. Man weiß ja nie. So, wir waren bei... Man weiß jetzt, in Riepe laufen blinde Schweine durch die Welt. Und Mirko ist schuld. Wir waren bei Khali Mahal. Ich weiß auch nicht, wie wir dazu jetzt bei Schweinen gelandet sind, aber... Weil ihr Tomaten seziert habt. Ja, klingt logisch. Ja, du bist aufs Tomatensezieren gekommen. Ich habe mit Tomaten nichts gesagt. Du hast eben was mit Chemie gesagt. Und dann bin ich auf Bio gekommen. Genau, und in Chemie habt ihr Tomaten seziert. Ja, und dann sind wir auf Schweine gekommen. Schweineaugen. Die habt ihr aber in Bio seziert und nicht in Chemie. Die Schweineaugen, ja. In das Chemie ist schon ein bisschen näher. In Chemie habt ihr bestimmt eher... Da haben wir so Sachen in die Luft gejagt. Da haben wir so verschiedene Sachen reingefüllt und dann ist das in die Luft. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da H2O seziert habt. So mit Nadel reinstechen und so. Oh ja. Testest du mal, wie blöd ich bin, Mann. Genau. So blöd bin ich dann auch noch nicht. Dafür machen wir das jetzt doch etwas zu lange. Was? Das mit dem hier Dropkick Drummer? Ja, da lernst du eine ganze Menge. Das hat mich jetzt nicht sehr weitergebildet. Nein. Wir werden ja nachher noch eine Stunde vielleicht nicht, aber eine Dreiviertelstunde Chemieunterricht hier in Dropkick Drama live machen. Nee. So, Airboom. Über Reaktion. Airboom besiegen. Magnesiumchlorid. Ich glaube ja, er meint Natrium, aber vielleicht auch Magnesium. Airboom besiegen Khali Mahal via Shooting Star Press von Evan Bourne gegen Mahal. Das fand ich an der Stelle sehr gut, weil man das hier... Jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein. Ich habe mir das schon während der Sendung, aber ich bin das schon zurechtgelegt. Glaubwürdig. Sag nichts. Sehr, sehr gut. Also Mirko hat jetzt 2 Wochen an dem Wort glaubwürdig gearbeitet und hat sich das sehr gut zurechtgelegt, hat sich es aber leider nicht notiert, deshalb vergessen. Das kann in dem Alter schon mal passieren. Mirko liest auch gerne mal 400 Seitenbücher und wenn er bei Seite 300 ist, dann fängt er wieder von vorne an, weil er die ersten 200 vergessen hat. Nee, gar nicht wahr, das habe ich noch nie gemacht. Über 300 bist du noch nie gekommen, oder? Wie weit bist du denn eigentlich bei Die Arena von Stephen King? Also, ich bin auf Seite 200, müsstest du denn eigentlich sagen? Ja. Ich bin mal bis Seite 500 oder 600 gekommen. Ist auf jeden Fall ein günstiges Lesen. Ein 1000-Seiten-Buch, weil man fängt immer wieder von vorne an. Das war sehr glaubwürdig, fand ich. Ja, ja, ich fand, das war ein glaubwürdiges Match. Nee, man und hat Jinder Mahal und Khali werden jetzt, da gibt es jetzt eine Fehde. Nee, das kann sein. Schade, dass man das nicht sehen kann, was du hier für Gesten machst. Man hat das sehr glaubwürdig dargestellt, finde ich. Aber was du nicht weißt, ist, dass die Webcam läuft. Die läuft ja nur auf die Wand. Ach so. An der Wand, Wand ist ja ein Plakat von der WrestleMania Revenge Tour April 2006 mit Rey Mysterio als Champion und Mark Henry. Ach, Mark Henry, Chris Benoit, Crippler Crossface gegen JBL, Fit Finlay. Da muss ich noch gucken, ob ich das im Oktober schaffe. Fit Finlay ist ja im Oktober in Hannover. Da habe ich dir den Link geschickt, wa? Genau. Ja, da krieg ich aber von der EWP kriege ich auch die Newsletter, weil ich da ja auch schon öfter war. Da habe ich wieder umsonst. Und da hatte ich es auch gesehen. Und es kam neulich im Figure 4 Daily Podcast kam ein Hinweis, Fit Finlay hat wohl auch bei Evolve, bei der aktuellen Show, das ist so eine kleine Promotion in den USA, so eine Indie-Promotion, ein Match gegen einen gehabt im Main Event. Und da sagen viele, das war absolut sensationell. Also es ist den Leuten, die das sagen, klar, dass CM Punk und John Cena Match des Jahres Awards bekommen, aber wenn man jetzt mal rein sozusagen den Kampf nimmt, wo zwei wirklich aufeinander losgehen, was wirklich dann echt aussieht, die wahrscheinlich auch ziemlich hart zuschlagen, wo nicht volle Härte, aber ziemlich hart, dann wäre das auch ein 5-Sterne-Match und Kandidat für Match des Jahres. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Finlay nicht mehr bei der WWE ist. Da muss irgendwas vorgefallen sein, irgendwie, ich weiß aber nicht genau, was es war. So, wir müssen jetzt unbedingt mal weitermachen. Eher Boom, also es wurde sehr... Ich könnte mir vorstellen, dass der Hornswoggle irgendwie aus dem Fenster geworfen hat. Das wäre verständlich. Es wurde sehr glaubwürdig dargestellt... Booker T war ja 2006 auch dabei. Es wurde sehr glaubwürdig dargestellt, wie Kofi Kingston und Evan Bourne auch diesen großen Grey Khali, also diese zwei, die ja wirklich größer sind als die anderen, die wirklich, also auch der Jinder Mahal, der ist ja durchaus etwas größer. Es wurde glaubwürdig dargestellt, wie die besiegt haben. Durch diesen, von wegen Greg Carly hat den Shop gegen hier Mahal verpasst und dann gab es diesen Kick, dass Greg Carly rausgefallen ist. So fand ich sehr glaubwürdig gemacht. Ja, sonst gibt es ja auch so Sachen gegen diese Großen, wo dann die Champions das verteidigen, wo das natürlich auch unglaubwürdig dargestellt wird. Aber hier fand ich das durchaus gut gelöst. Also die Story war gut, die Technik im Match war natürlich katastrophal. Ja, deshalb sage ich ja auch beides. Ich bewerte ja jetzt beides. Ich sage ja, die Story war gut und die Technik war katastrophal. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass der Khali, da wissen wir ja, dass er einfach schlecht ist, weil er einfach auch körperlich das nicht kann. Der ist viel zu groß gewachsen und der läuft ja jeden Tag nur noch mit Schmerzen rum. Da kann ich das nachvollziehen, dass man da nicht besonders viel machen kann im Ring. Der ist ja nur wegen seines Aussehens bei der WWE. Aber der Jinder Mahal ist auch nicht besonders gut. Und jetzt scheint es so ja zu sein, dass ein Zerwürfnis zwischen den beiden angekündigt wird. Das wäre der Traum. Und wenn wir da Kämpfe zwischen Jinder Mahal und Great Khali sehen, wenn das ja Main Event vom nächsten WrestleMania wird, wird's eng. Ich erinnere mich an John Cena gegen Great Khali. Mit dem FU vom Auto. Ja, da war wenigstens noch dieser eine Move, der dann sozusagen das Ganze so ein bisschen rausreißen sollte. Aber das war nicht schön. Ich finde ja, man sollte mal wieder ein Punjabi Prison Match bringen. Das ist ja eigentlich als Gimmick her das beste Match, was es... Wann waren das? 2005? Great American Bash. 2005 oder 6? 6. Das könnten wir eigentlich nochmal gucken. Ja. Als Review und Review der Vergangenheit. So wie December to Dismember. Wollen wir ja heute Thomas, auch noch, das mal, heute guck ja das auch mal noch bis besprechen. Nächste Woche, Thomas. Guck das mal bis nächste Woche. Battle Rio wann besprechen wir denn eigentlich December to Dismember? Vielleicht nächste Woche. Dann gucke ich es nochmal. Ehrlich? Ja klar, muss ich. Habe ich schon wieder vergessen. Kelly und Natalia kommentieren zusammen das folgende Match. Das war auch schrecklich, wie Kelly da also reingeschrien. Ne? Die hatte mit Kopfhörern auf dem Kot, total schrill. Da habe ich ganz schrecklich. Gehört. Ganz schrecklich. Furchtbar. Ja. Die ganze Frauendivision ist im Moment ganz furchtbar. Ja. Number One Contender um Divas Titel Match bei Night of Champions. Beth Phoenix besiegt Eve Torres via Glam Slam. Das war auch so ein Match, da dachte, hier steht interessanterweise, Beth Phoenix ist mit Natalia am Ring und bei Eve Torres steht gar nichts, aber egal. Ist mit Kelly am Ring. Ja. Eigentlich nicht. Die anderen eigentlich auch nicht. Nee. Beth Phoenix und Eve Torres, meint man ja, das sind zwei, die können ticken mehr. Irgendwie wurde da extrem viel versaut in dem Match. Ja, bei Eve Torres nicht, bei Beth Phoenix schon. Ja, Eve Torres kann ist, auch durchaus. Die gibt sich Mühe, aber sie ist keine geborene Wrestlerin. Ja. Auch der Glam Slam am Ende, der war ja ganz schrecklich. Mhm. Naja. So, Beth Phoenix gegen Kelly bei Night of Champions nach dem Match. Hoffentlich gewinnt sie dann endlich den Titel. Mhm. Kelly wollte sich um Eve kümmern, wurde allerdings hinterrücks von Natalia attackiert. Das ist auch nicht so gut mit diesen hohen Schuhen, das sah auch alles sehr unelegant aus. Backstage. Da gab es eine gute Idee im, auch beim Wrestling Observer. Man sollte John Cena mal in so hohe Schuhe stecken. Mal gucken, wie es dann aussieht mit seinen Moves. Das wäre schön. Dann wird es noch schrecklicher. Ja. Wo sind wir jetzt? Backstage. Du Hinterrücks. Backstage. Hinterrücks. Ach so. Backstage. Hinter der Bühne. Backstage, das Promi-Magazin. Drew McIntyre unterhält sich. Was guckst du denn im Fernsehen? Gar nichts. Das habe ich jetzt. Ich bin jetzt aus dem Ärmel gezogen. Aber du guckst heute Hansi Hinterseher Open Air Live. Das hast du von mir, ja, natürlich. Ja, klar. Guck ich auch. Ja. Nee, ich gucke heute das Wunder von Bären. Wir gucken heute Rette die Million, das Promi-Special. Und natürlich ab kurz nach 10 Klitschko gegen Adamek in Polen. Nee, das Boxkampf. Kommt auf RTL. Auf RTL gucke ich nicht. Ich gucke nur öffentlich-rechtlich, denn ich gucke ja jetzt auf meinem iPad immer Fernsehen. Und da gibt es nur die Öffentlich-Rechtlichen. Deshalb guck ich Guckst du nur noch auf dem iPhone-Fernsehen? iPad. Auf dem iPad-Fernsehen? Viel in letzter Zeit. Das ist sehr schön, muss ich sagen. Du meldest dich dann ins WLAN an, gehst auf die Webseite oder über eine eigene App? Nee, da gibt es eine eigene App. Die ist sehr schön. Also pro Fernsehsender oder für alle Fernsehsender? Nee, für alle Öffentlich-Rechtlichen. Die ist sehr schön. Da habe ich noch nie gesehen. Zeigst du mir nachher mal. Ja, ne? Zeig ich dir. Geht aber natürlich nur mit Internet. Ja klar, nee, ja. Nur die App. Also ja, nicht klar. Dann, wie halt irgendwie ein Programm läuft. Backstage das Promi-Magazin. Drew McIntyre unterhält sich mit Christian. Ich müsste jetzt auch mal diese... Drew McIntyre? Wo ist der denn wieder aufgetaucht? Drew McIntyre? Ich bräuchte jetzt mal diese Stimme bei diesem Promi-Magazin. Aber die kriege ich leider jetzt nicht hin. Ich guck dann bräuchte mir noch diese Melodie im Hintergrund. Backstage! Ach nee, das war Twilight Zone. Mach du mal weiter, ich mach mal. Backstage, das Promi-Magazin. Achso. Drew McIntyre unterhielt sich mit Christian. Bis Alberto Del Rio hinzukam, McIntyre ging davon und Del Rio führte ein Gespräch mit dem Kanadier. Del Rio ging davon aus, Christian als Titelträger zu sehen, doch Cena sei schuld, dass es schließlich nicht dazu kam. Danach stachelte Del Rio Christian noch etwas auf und erinnerte an Cenas Attitude Adjustment. Was blöd ist, wenn man so die Musik macht, man hört gar nicht, was du sagst. Das ist leider ein großer Fehler. Ich hoffe, die Zuhörer haben mehr gehört. Obwohl die Musik war ja jetzt auch sehr schön. Dass Drew McIntyre auch mal wieder aufgetaucht ist, nach Wochen, glaube ich. Ich habe den seit Wochen nicht mehr... Ich glaube, der war vor 2-3 Wochen, war der auch mal in so einem komischen, nichtssagenden... Ach nee, das war, als Vince McMahon zurückgetreten ist, da war er letztes Mal genau, Backstage. Genau, diese Sache mit dem schlechten Atem. Ja, genau. Mit Vicky und Dolph. Aber an Kampf kann ich mich überhaupt nicht erinnern, wann der zum letzten Mal gekämpft hat. Vielleicht mal bei Ich überlege gerade, ob ich überhaupt mal in einem Hausshow-Bericht den Namen gesehen habe. Ich habe den Eindruck, dass er wahrscheinlich nicht mal mehr in den Hausshows im Moment Matches hat. Was sehr traurig ist, denn Drew McIntyre ist toll. Der hat auf jeden Fall Potenzial. Ja. In-Ring-Promo. R-Truth kommt heraus, liefert eine Promo, bis The Miz hinzukam und an die Verschwörung erinnerte. Triple H würde ausschließlich Freunde befördern. Oder fördern. Bei Night of Champions werden die beide jedoch ein Match haben und so forderte er die Tag Team Champions heraus, beziehungsweise forderte ihn nicht heraus, sondern setzte das Match direkt fest. Ja, das ist mal gut, ne? Das kann ich auch. Jo. Miss kann das auch. Der Anzug von Miss war sehr schön. Ja, dieser gepunktete. Ja, super, oder? Ja, der war toll. So einen habe ich auch für die Arbeit. Vor allem über Jacke und Hose. Ja, so einen habe ich auch für die Arbeit. Naja. Wie über Jacke und Hose. Die Hose und das Jackett war gepunktet. Das ging ja, also, ganze... also meine Anzüge sind auch gleichförmig. Also die Hose hat da nicht eine andere Farbe, wie das Jackett. Ich könnte mir das vorstellen, dass du so pinke Sachen hast. Ja. So einen pinken Anzug. Sowas wie in den 80er Jahren bei das Glücksrad. Die sind noch übrig geblieben. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, habe ich auch. Oder du kommst im Hawaii-Hemd zur Arbeit. Ja, aber nur mit Anzug dann. Das ist zugegeben, dann machst du auch eine gute Vorstellung. Finde ich auch. Und dann habe ich auch so eine kleine Ukulele. Wie der Sänger von Pearl Jam mit seinem Soloalbum dieses Jahr. Und dann als erstes vom Einstieg, bevor ich dann anfange zum Thema zu sprechen bei der Arbeit, über das Geschäftsthema, singe ich immer ein Liedchen. Das Pearl Jam dann Soloalbum? Dann ziehe ich das Hawaii-Hemd aus, ziehe mein anderes Hemd an, ziehe meinen gepunkteten Anzug an und los geht's. Das Pearl Jam Solo-Album, das ist vom letzten, wenn nicht sogar vom vorvorletzten Album. Ja. Nee, Eddie Vedder hat das in diesem Jahr rausgebracht. Dieses Ukulele-Songs. Ach so, okay. Ja, wenn du das, ja, okay. Das Pearl Jam Backspacer ist ja kein Solo. Ist, ich meine jetzt von dem Sänger. Mir fiel vorhin der Name Eddie Vedder nicht auf an die Bahn. Okay. Das so, T's und die beiden machen sich das dann noch... Das T.S. Ullmann-Album ist ja auch aus diesem Jahr. Ist ja jetzt ganz neu raus. Soll ich da nochmal ein Lied vorlesen? Nee. Die beiden machen sich dann noch über den Tag-Team am Airboom lustig, weil die Fans das ja... den Namen ja ausgewählt haben, via Voting, glaube ich, und das wäre wohl der dümmste Name, den Miss jemals gehört hat. Also ich muss sagen, die sind beide super. Die ergänzen sich fantastisch. Truth kommt da wie so ein bisschen so der ja, schon fast ein bisschen Vaterfigurmäßig in Sumisso. So ein bisschen wie Brutus Beefcake und Greg Zimmer Valentine. Die ja, damals, da kann ich mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern. Die ja damals auch für die British Bulldogs dann so die Gegner waren. Die sind toll als Tag Team. Ich freue mich auf das Tag Team Match am Sonntag. In 2 Wochen. Einer Woche. Ja, schade, dass R-Truth diese Woche so verjobbt wurde. Das kommt als nächstes. CM Punk besiegt R-Truth via GTS. Ja, da war leider ein bisschen Job. Ja, wobei im Match ging es noch, was danach kam, war schlimm. The Miz mischte sich während des Matches ein und kassierte dafür einen Dropkick von Punk. Danach wurde er vom Referee aus der Halle geschickt. Dann hat er CM Punk abgelenkt und CM Punk guckte die ganze Zeit zu The Miz und R-Truth wollte von hinten Punk angreifen, hat ihm aber nur einen Tritt versetzt. Dann hat Punk ihn sofort im Counter in den GTS genommen und besiegt. Und das fand ich dann schwach, dass trotz Ablenkung 2 gegen 1 er dann R-Truth da weggejobbt hat. Ja, CM Punk wird jetzt leider teilweise so ein bisschen genau das, was er bei Cena kritisiert hat. Dieses genau. Super Cena-Gimmick. Ja. Das kommt jetzt auch. Ja. Wobei das bei Super Cena, das war heute auch noch ganz schrecklich. In der Welt. Also im Prinzip ist es natürlich richtig, CM Punk aufzubauen, nur das war der falsche Gegner. Ja. Da hätte man dann eher so jemanden wie Jack Swagger nehmen müssen. Der sowieso irgendwie ganz unten verschwunden ist. Nach dem Match, CM Punk steht fertig im Ring. Triple H stieg in den Ring. Punk warf Hunter erneut vor, mit Kevin Nash zu kooperieren. Doch dies war dem COO egal. Da Punk... Ich brauche mal ein Glas Wasser. Dahin. Oh, ist leer. Hol dir doch ein neues. Ja, dann machst du hier Unsinn während der Aufnahme. Das kann nicht sein. Ja, das mache ich auch noch. Da Punk Veränderungen verlangt, bekommt er diese Hand... Ich mach mal auf Pause. Wir sind ja hier so technisch neu und so. So, Thomas, hast du dein Wasser? Gottbewahre interessiert dich auch. Ja. Das Buch hatten sie auch das hatten sie auch in Papierform da liegen. Habe ich gesehen, habe ich reingelesen, habe ich schon vor einiger Zeit. Ich lese mir erst die Leseprobe durch. Habe ich auch gemacht. Ich habe einen Podcast mit Atze neulich gehört, vom WDR. Und da hat er erzählt, dass er gerade das Buch liest. Ja, das trägt jetzt nicht zu meiner Entscheidung. Ich glaube, der ist gar nicht so dumm, der diesen Atze darstellt. Das glaube ich auch. Der war mal bei Schmidt und Pocher. Das war gut. Der scheint auch sehr, sehr viel zu lesen. Das ist immer gut. Ja. So, und auch bessere. Der liest bestimmt auch dies alles über Lulu. Ich habe das noch nie im Papier von gesehen. Ich habe auch das Gegen die Welt interessanterweise nicht im Buchladen hier gesehen, obwohl das ja hier in der Gegend spielt. Ja. Komisch. Da Punk Veränderungen verlangt, bekommt er diese. Hunter möchte Punk nun nicht mehr nur besiegen. Er möchte Hunter hat Punk als Obama bezeichnet. Ja, weil Obama ja die Wahl mit diesem Begriff Change er meinte, du willst Veränderungen, Obama, hier hast du deine Veränderung. Genau. Er möchte Punk nun nicht mehr nur besiegen, er möchte ihm Schmerzen zufügen und verletzen. Diesbezüglich kommt es bei Night of Champions zwischen den beiden zu einem No Disqualification Match. Oder so ähnlich. Man weiß nicht, ob es jetzt nur als Bart wird. Wahrscheinlich wird es einfach No Disqualification. No Disqualification war es, ne? Ja, er hat gesagt, No Disqualification, No Ring Outcome und sowas. Genau, und dann hat CM Punk gesagt, du hast ja in den letzten 500 Jahren schon immer Leute mit deinem Sledgehammer geschlagen, aber nie vernichtet. Da habe ich keine Angst vor. Nie getötet. Punk nannte Hunter dann den Cerebral Assassin. Genau. Ja. Ja, so heißt er ja, Cerebral Assassin. Ja, es war jetzt etwas anders betont, aber sollte Punk es gelingen, Hunter... Punk ist halt Legastheniker. Sollte Punk es gelingen... Das ist ärgerlich, wenn einer einem die ganze Zeit mitten in die Sätze reinspricht. Ne? Nee, eigentlich gar nicht. Sollte Punk es gelingen, Hunter... Das geht am Telefon noch besser. Das glaube ich wohl, da kann man nämlich nicht Leute mit dem eigengekauften Mucker schlagen. Das habe ich ja sogar noch gekauft. Ja, eben. Das ist eigengekauft. Ja, du, gut. Achso, ne? Das bleibt ja dann auch hier, weil es ist ja meins. Nee, das ist nicht meins. Habe ich doch gekauft. Mir. Ach so, ja da. Sollte Punk es gelingen, Hunter bei Night of Champions zu besiegen, müsse er als COO zurückdrehen und Hunter akzeptierte die Match-Stipulation direkt und verließ die Halle. Und wenn... Intensives Promo, hat mir gefallen, Daumen nach oben. Ja, das Einzige ist, die Stipulation gefällt mir nicht, weil das bedeutet ja, dass Hunter auf jeden Fall gewinnt. Das bedeutet, dass Kevin Nash wahrscheinlich kommt, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ja, was würde dann, wenn CM Punk verliert, was verliert er denn dann? Hunter, wenn er verliert, muss zu unserem Posten zurücktreten und CM Punk? Also es gibt nur eine Stipulation auf einer Seite. Das ist ja auch irgendwie falsch. Ich denke mal, wenn Punk verliert, hat er verloren. Mehr nicht. Ich denke mal, dann ist er so ein bisschen aus dem Tiergeschehen schon raus. Ich denke, wenn er gewinnt, dann könnte er da nochmal Chancen haben. Backstage. Wade Barrett, Tyler Rex und Kurt Hawkins. Das heißt, wenn Triple H gewinnt, ist er im Tiergeschehen? Eine Frage. Ernste Frage. Nein, natürlich nicht. Er ist CEO. Ja, könnte ja trotzdem sein. Wenn er wieder kämpft. Nee, das ist ja jetzt nur was Privates. Das ist ja nicht Business. Backstage. Ich dachte erst, Shawn Michaels steht da. Wade Barrett, Tyler Rex und Kurt Hawkins unterhalten sich. Wen hast du denn als Shawn Michaels gesehen? Kurt Hawkins. Der war ja auch mal Double. Achso, ich dachte Tyler Rex. Bei Armageddon 2006, glaube ich. In dem tollen Triple Threat Match. Das war toll. Nee, ich glaube, war es Triple Threat. Ich weiß nicht mehr genau. Es gab auf jeden Fall ein ganz tolles Triple Threat mit Edge mal. Kurt Hawkins war Double? Kurt Hawkins und Zack Ryder, die sind doch als die beiden Edge-Heads. Aber der war doch nicht Double von Shawn Michaels. Ach, das war Edge. Ja, Edge und Shawn Michaels sehen sich aber auch recht gleich. Die sehen sich recht gleich, das muss man zugeben. Betretene Stimme. Ja, ich finde, Frank Elstner und Thomas Gottschalk sehen ja auch so ähnlich aus. Frank Elstner ist heute Abend auch beim Promi-Special von Rette die Million dabei. Ja, ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, was ich gucken soll. Ich habe ja auch ZDF und so, das habe ich ja auch alles. Ich habe ja auch bayerisches Fernsehen. Bayerische Rundschau. Rundfunk. Bayerischer Rundfunk. Ja. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin mir nicht sicher. Rette die Millionen und dann Boxen. Ne, Boxen habe ich nicht. Hast du keinen normalen Fernseher mal zu machen? Mit? Doch, natürlich. Also, du guckst du gar nicht mehr drauf? Aus Prinzip, aus politischer Überzeugung nicht mehr. Nee, nicht aus... Nee, der größte Grund ist eigentlich, dass ich immer so... Du siehst schlecht und deshalb hast du so... Du brauchst auch eine Brille. Nee, das eigentliche Problem ist eigentlich immer, dass ich so ein derb schlechtes Fernsehprogramm... Ja, das ist auch derb schlecht. Naja, das Fernsehprogramm ist auch derb schlecht. Was ist das eigentlich für eine Sprache mit dem derb schlecht? Ja, das ist doch eigentlich qualitativ höheres Deutsch, oder? Das ist ja, wenn du demnächst so anfängst, wie die Rapper zu sprechen, so mit diesem Isch, dann hören wir auf mit der Sendung. Das geht so nicht. Oh, nein. Also Echo Fresh kann auf jeden Fall auch nicht vernünftig ich sagen, der soll auch immer ich. Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Aber was ich jetzt mal sagen muss, der Echo Fresh, der hat sich das, glaube ich, antrainiert. Denn ich habe das allererste Soloalbum von ihm, ich war jung und brauchte das Geld, da hat er diesen komischen Slang noch nicht gehabt. Und irgendwann... Wenn man den nicht hat, dann wird man wahrscheinlich das, unter den Rapper nicht akzeptiert. Tatsächlich habe ich den Album, irgendwann war das dann mal bei dem vor allen Dingen aus türkisch-stämmigen Rappern Mode, so mit dieser eigentümlichen Sprache, um sich abzusetzen. Wahrscheinlich von den deutschen Rappern. Und die machen das jetzt alle. Das Seltsame ist, dass das neue Album von Kasper, da ist das ja gar nicht. Kasper. Oder von mir aus auch Kasper, das ist ja einfach ganz normal Hochdeutsch. Und es gibt ja noch diesen anderen Rapper, der auch vom Textlichen her ähnlich anspruchsvoll wie er ist, den er auch manchmal erwähnt, dieser Prinz Pi. Und der scheint ja irgendwie, wenn ich so vom Aussehen her würde ich vermuten, dass der eher nicht türkischstämmig ist. Von dem habe ich türkischstämmig. Von daher habe ich mir mal reingehört in das Album von dem und der hat sich das auch antrainiert. Das finde ich furchtbar. Mhm. Das passt auch so gar nicht. Möchtest du nochmal Bruce Dunnell imitieren? Das kann ich nicht. Das war schon recht cool. Aber du kannst das. Nee, ich kann das nicht. Nee, also Derbs ist aber eigentlich doch ein etwas qualitativ höheres deutsches Wort, oder nicht? Nein. Okay. Nee, dann kann ich auch direkt ja richtig hier los. Also mein Fernsehbild ist echt konkret krass, ziemlich piep. Und weil das auch eben recht schlecht ist. Cool, ich finde das gut, dass du jetzt bei wie heißt er? Guido. Westerwelle. Nee, mit dem Kanz. Piep, piep, ich hab euch alle lieb. Guido, oh Gott, wie hieß denn der noch? Kanz? Nee, dieser Sänger mit den langen Haaren, der dann beim Grand Prix aufgetreten ist, der damals von Stefan Raab produziert wurde. Hieß der Guido? Keine Ahnung. Jetzt kann ich von Nacht nicht viel schlafen. Ja, Thomas Plan wieder irgendwelche Gedanken, Erinnerungslücken. Was fällt mir bestimmt heute Abend bei Hansi Hinterseher ein. Nee, auf jeden Fall, mein Fernsehbild ist ganz gerne mal schlecht, vor allem bei RTL und Ähnlichem. Deshalb habe ich jetzt auf iPad umgeschaltet. Meins ist immer super. Meins nicht. Ich hab da ein super Ding. So, Da war bei DSDS auch mal so eine junge Frau. Ja. Die hat auch die haben das in der Sendung, glaube ich, Ausländer-Akzent genannt, gesprochen. Und dann haben sie sich gefragt, wo sie herkommt. Sagt sie aus Deutschland. Und dann fragten sie, glaube ich, wo die Eltern herkommen. Ja, auch aus Deutschland. Und dann sagt sie, was mit einem Akzent da, mit einer Aussprache? Ja, sie würde wohl sehr viel mit Ausländern zusammen zu tun haben. Die hat sich das als Deutsche antrainiert. Sonst wird sie da wahrscheinlich gedisst in ihrer Clique. Das ist ein schreckliches Wort. Da hat sie gesagt, dann lerne ich lieber diesen komischen Akzent. Okay. Könnten wir auch mal machen, so eine ganze Zeit. Nächste Woche werden wir mal... Nee. Wir werden nächste Woche alles, was wir zu dem TNA-Pay-Per-View sagen, auch wenn vielleicht nur ich den gucke, werden wir alles in diesem neuen Türkisch-Deutsch sagen. Ich werde mal sehen. Können wir uns das da einigen? Ja. Nein. Okay. Ich habe mich gerade im Buchregal umgeguckt, ob wir hier noch irgendwie ein Gedichtband von Goethe haben, dass wir zumindest dann zwischendurch ein bisschen Goethe-Gedichte vorlesen, damit die das Kultur kann hier nicht rumstehen. Damit die Kultur nicht ganz verloren geht. Ich habe aber auf jeden Fall auf meinem... Wir sollen schnell weitermachen, Ich habe auf jeden Fall auf meinem Kindle die 1912 Luther-Übersetzung der Bibel. Wir können dann zwischendurch... Die hast du dir jetzt nicht runtergeladen, oder? Ja, sicher. Nee. Ja, sicher. Hast du dir auch die Grimm-Märchen runtergeladen? Nee, nur die Bibel. Da habe ich drüber nachgedacht, Grimm-Märchen, das ist ja toll. Nee, die Bibel. Aber die habe ich dieses Jahr schon mal gelesen. Die habe ich nur in einer anderen Übersetzung gelesen. Aber dann die hast du ernsthaft ganz gelesen? Ja, sicher. Und, ist da irgendwas Sinnvolles drin? Ganze Menge. Ja, wirklich? Ja, sicher. Kann man die lesen? Ja, klar. Du musst die richtige Übersetzung haben. Also die Luther-Übersetzung von 1912 würde ich nicht nehmen, wenn du die ganz durchlesen willst. Das Alte Testament ist natürlich ein bisschen schwierig. Wenn du nur das Neue Testament lesen willst, würde ich dir die Basisbibel empfehlen, weil die erstens vom Layout sehr gut ist und zweitens von der Übersetzung. Die ist so ein bisschen buchlich aufgemacht, wie quasi ein Internettext mit vielen Links und an den Seiten vielen Texterläuterungen, und die Sprache ist sehr gut lesbar. Kannst du mir das ja gleich mal auf dem Kindle zeigen? Das habe ich nicht auf dem Kindle. Auf dem Kindle habe ich, wie gesagt, die alte 1912-Übersetzung. Das ist mehr zur Referenz, wenn ich mal einzelne Sachen nachlesen will. Also wenn du aber von vorne nach hinten durchlesen willst, Alte Testament ist ein bisschen schwierig. Da nimmst du am besten die Neues Leben Übersetzung. Das, was du mir gerade empfohlen hast. Da nimmst du am besten die Neues Leben Übersetzung. Da ist beides drin, Altes und Neues. Und Basisbibel ist nur Neues Testament. Aber die Propheten am Ende des Alten Testaments, die verstehe ich nicht. Die sind mir zu schwierig. Alles andere finde ich super. So, wollen wir Raw eigentlich noch zu Ende machen? Ja, sicher. Raw war super. Wade Barrett, Tyler Rex und Kurt. Zeitlich wird es eng jetzt, so, weil wir wollen ja noch tippen. Ganz runter hier und dann machen wir hier mal flotti-flotti. Ganz runter. Entschuldigung, jetzt spucke ich hier schon irgendwelches Essen aus. Das wird der Titel der Sendung. Ganz runter, flotti-flotti. Gott, oh Gott. Merkst du dir das? Siehst du, kaum spricht man von der Bibel, schon kommt Gott ins Spiel. Ich merke mir das. Ganz runter, flotti-flotti. Das ist auch ein geflügeltes Wort im Dropkick-Drama-Universe, weil das Dropkick-Drama-Universe gibt es ja, da heißt es auch schnell ganz super Dropkick-Drama-Universe. Ganz runter, flotti-flotti. Es gibt ja jetzt in der WWE nur noch Super-Shows. Ist das jetzt eigentlich auch Super-WWE? Ja, aber es ist das Super-Universe. Super Dropkick Drama Universe. Machen wir weiter, sonst schaffen wir den Tipp nicht mehr. Und Backstage, wir haben noch die ganzen News das, von UFC. Backstage, das Promi-Magazin. Wade Barrett. Komm gleich. Mach mal. Ich mach doch noch ein bisschen Musik. Oh, da klopft es. Oh Gott. Jetzt müssen wir los. Nee, mach mal weiter. Mach doch mal das Promi-Magazin. Die Musik läuft doch schon. Wade Barrett, Tyler. Da musst du mit aufhören. Flotti, flotti. Aber ich habe doch eine schöne Singstimme, da kann man doch nichts sagen, oder? Nun mach doch mal flotti, flotti. Möchtest du das mal vorlesen? Nee, dann kann ich nicht singen. Backstage, Wade Barrett, du musst auch singen dabei. Backstage, Wade Barrett, Tyler Rex und Kurt Hawkins unterhielten sich, bis Alberto Del Rio, das haben wir doch vorhin schon, dazu kam. Rodriguez hypte Del Rio. Wade Barrett gab schon mal an Cena der fehlt ein Komma. Ja, Cena später noch zu konfrontieren. In einem Video verkündete die Company den WWE Network Start für 2012. Da gibt es dann wahrhaftig ein ganzes Programm nur für WWE. Das könnte interessant werden, könnte ein ganzer totaler Flop werden. Also wenn ich mir das Sitcoms mit der WWE vorstelle, mit den WWE Superstars vorstelle, könnte ganz interessant sein. Es folgt da. Wir können auch mal eine ganze Dropkick Drum mal durchgehen mit der Musik. Ja, Hintergrundmusik, dann kann ich noch nicht mal kommentieren. Jetzt kannst du aufhören. Es folgte ein Hype-Video zu Zack Ryder. Das war ganz schöner Zusammenschnitt. Das fand ich auch gut. Ja, auch mit Ausschnitten aus der YouTube-Show. Genau. Und die haben sogar den Internet-Champion-Titel erwähnt. Also hätte ich gedacht, dass sie das vielleicht rauslassen. Aber fand ich super. Und er hat Jubel bekommen. Guten Jubel. Tag Team Match. Jerry Lawler und Zack Ryder besiegen David Otunga und Michael McGillicuddy via Rough Ryder. Otunga und McGillicuddy, die sind dann wohl wirklich so bald weg vom Fenster. Ja. Schade. Ich fand die ja sehr gut. Ja, ich nicht, aber das ist okay. Das Einzige, was jetzt nicht so gut war, ist, dass Zack Ryder die ganze Zeit sozusagen fertig gemacht wurde. Und also in dem Match. Der Anfang des Matches war falsch. Ja. Eigentlich hätte Jerry Lawler da im Ring sein müssen, sodass die Leute dann nach Zack Ryder rufen, aber das war irgendwie total falsch. Am Ende hat nur dann Zack Ryder das verstanden und hat dann auch gesagt, hier, Lawler, tag mich mal ein, dann kann ich einen Move zum Ende zeigen. Genau, hat er seinen Rough Ryder gezeigt und er hat den Pin dann geholt, obwohl Jerry Lawler die ganze Arbeit gemacht hat. Ja, was auch wieder unlogisch ist, weil eigentlich hätte Lawler gegen die den Pin zeigen müssen und sowas weiter. Aber ja, tja. Sehe ich auch so. Del Rio unterhält sich, Backstage, das Promi-Magazin. Del Rio unterhielt sich mit Ziggler, er erinnerte, dass Mickey Guerrero ihn nach seiner Niederlage verlassen wollte. Ziggler konterte, meinte Del Rio hätte Angst vor Cena. Die Bella Twins kamen vorbei und Del Rio hat beide Dieven Das ist auch schlecht, wenn die hinter... Wenn die Hintergrundmusik auf einmal ins Zentrum rutscht. Nur mach weiter, Flotti, Flotti. Ja. Die Bella Twins kamen vorbei und Del Rio bat beide Diven... Hier steht übrigens Divas, beide Diven um noch 5 Minuten. Del Rio war der Ansicht, dass Vicky nach jemandem sucht, der für sie kämpft. Fünftes Match. Randy Orton besiegt Heath Slater via RKO. Das war klassisches Aufbau-Match. Jobber-Match. Ja, fand ich schön. Ja, Randy Orton macht man bei Raw. Ja, fand gut. Wobei Heath Slater ist, glaube ich, wirklich am besten in der Rolle als Jobber. Der wird nie ein eigener großer Superstar. Als Jobber finde ich ihn aber auch gut. Gute Aussage. Als Jobber ist er okay. Ne? Also so wie, also der RKO, so wie der damals der Brooklyn Brawler. Der RKO, der war perfekt performt von Heath Slater. Also Heath Slater ist kein schlechter Kämpfer im Ring, aber dem fehlt das Charisma. Backstage. Zack Ryder wollte seinen Sieg auf. Das Mikrofon. Jetzt ist er wieder runtergerutscht. Früher, als wir noch die Hörspiele gemacht haben, war das immer das Zeichen, dass die drei Fragezeichen oder die zwei Detektive sich jetzt irgendwo hinbewegt haben. Das war mal das Laufen. Pass auf mal. Die laufen jetzt alle nach Backstage und jetzt geht's los. Zack Ryder wollte seinen Sieg mit John Cena feiern, doch der blieb gelassen nach Ryders Sonnenbrille und fragte sich, welcher Idiot eine Sonnenbrille im Gebäude tragen würde. Nach einem kurzen Moment lächelte Cena und erklärte, dass es sich bei seiner Aussage nur um einen Scherz handelte und Zack Ryder war ganz angetan davon, dass Cena seine Sonnenbrille hatte. Ja, komisch. Überflüssig. Ja. Da sah jetzt Zack Ryder wieder wie ein Geek aus. In Ringpromo. John Cena verlangte Del Rio behauptete Cena eine faire Chance bei Night of Champions zu gewähren. Darius Freunde Wade Barrett, Christian, Dolph Ziggler und Jack Swagger kamen heraus. Sie wurden ja alle schon ein bisschen von Cena fertig gemacht. Kamen rein, dann ging das los. Attackierten John Cena. Sheamus, Alex Riley und John Morrison kamen zum Safe heraus. Teddy Long betrat die Halle und machte das, was er einige Wochen lang, einige Monate lang, einige Jahre lang bei SmackDown am liebsten gemacht hat. Er setzt sein Tag Team Match fest. Aber Elimination. Genau. Und zwar John Cena, Alex Riley, John Morrison, Sheamus gegen Christian, Dolph Ziggler, Wade Barrett und Jack Swagger. Ja. Am Ende hat sich dann hat Christian dann Sheamus eine Ohrfeige verpasst. Christian war wütend wie sonst war. Die sind einmal durchs halbe Publikum rein und wieder raus. Das sah super aus. Fand ich auch. Wie dann die Kamera den Ring zeigt und im Hintergrund, wie die beiden sich so durchs Publikum gejagt haben. Und die wurden dann auf der Rampe beide rausgezählt und dann war Cena übrig mit Dolph Ziggler und Jack Swagger und die beiden sowas von fertig gemacht. Das war so extrem super, Cena. Das war richtig schrecklich. Ja. Ich will nur ganz kurz noch sagen, Christian Sheamus, das wird ein super Programm. Ja. Also da bin ich sehr zufrieden mit der Paarung. Ja, das war super, wie die sich durch das Publikum und dann ganz am Ende da auf der Rampe, das war schon gut. Ja. Ja, Match waren sich auch gut, nur das Super Cena am Ende war schrecklich. Ja. Nach dem Match, Dario versuchte Cena attackieren. Wer hat denn eigentlich das Match gewonnen? Ja, Cena, Riley, Morrison, Sheamus. Und wer ist jetzt bei Vicky Guerrero? Jack Swagger oder Dolph Ziggler? Weil die haben sich ja nicht verstanden dann. Nee, beide nicht, ne? Wer weiß. Die sind beide nicht bei Vicky Guerrero? Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist ja schlimm. Ich weiß es nicht. Dario versuchte Cena zu attackieren, doch ohne Erfolg. Raw endete, nachdem Cena sein Attitude Adjustment gegen Dario ausführte. Das heißt, Cena hat hier drei Leute verjobbt, wovon einer World Champion ist. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Das hat er die letzten 35 Jahre so gemacht. Cena stand die ganze Zeit im Ring, hat gekämpft, dann kommt Dario für einen Move raus und er wird direkt in den Attitude Adjustment. Ja. Das ist Kopfschütteln. Also am Montag muss jetzt irgendwas passieren, dass Dario Cena fertig macht, sonst macht das für den Pay-Per-View überhaupt keinen Sinn. Und dann kam da Rodriguez und hat den Dario gestützt, der sah aus, als hätte er sonst was abbekommen. Naja, das muss ja natürlich, weil das der Finisher von Cena war. Das war dann in der logischen Konsequenz richtig, aber natürlich war das ganze, der ganze Grundsatz falsch. Ja. So, dann haben wir hier einen TNA-Pay-Per-View zum Tippen, der heißt No Surrender, der ist vom 11.09.2011. Der findet und ich glaube aber, wir werden vielleicht surrendern. Was? Wir werden vielleicht surrendern. No Surrender ist ja keine Aufgabe. Ich gebe nicht auf, aber ich werde vielleicht aufgeben und den doch nicht gucken. Das war früher von, da kann ich mich noch erinnern, bei WrestleMania 3, vor WrestleMania 3, da hatte Roddy Piper doch den Kampf gegen, wer war denn da sein Gegner? War das gegen, das war nicht Bret Hart. Das war irgendjemand anders. Und da hat er so ein Promo, wo er sagte, No Retreat und No Surrender. Und der hat das mit so einer Überzeugungskraft in die Kamera geschrien. Das werde ich nie vergessen. Und ich meine, auf seinem T-Shirt stand dann auch irgendwie dieses No Surrender. Das hat bestimmt TNA daher geklaut. Aber bei Roddy Piper war es überzeugend. Übrigens, wo ich gerade Roddy Piper sage, dieses Buch Alles über Lulu, das spielt ja viel so in der Bodybuilder-Szene. Und der Vater von der Hauptperson hat an einer Stelle auch ein Infarkt, wo sie dann feststellen, ob das er dann am Ende doch Steroide genommen hat, obwohl er das vorher immer sauer war. Und dann irgendwann wird die Hauptperson von einem anderen nach Hause eingeladen, von einem Arbeitskollegen, und der zum Video gucken oder was auch immer. Und er hat zu Hause ein Plakat von Roddy Piper an der Wand. Daher bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Okay. Also es gibt so einen gewissen Bezug eher zum Bodybuilding, aber dann verwandt auch zum Wrestling, weil einer der Filme, den sie gucken wollte, da spielt wahrscheinlich Roddy Piper mit. So, No Surrender 11.09.2011 aus den Universal Studios in Orlando, Florida. Was ich hier auch wieder nicht glaubst verstehe. Glaubst du, dass sie was machen wegen 11.09., weil da die Anschläge in New York waren? Vielleicht ein Video am Anfang. Könnte sein, ne? Ja. Haben wir irgendwelche amerikanischen Patrioten? Wer ist denn gegen die Mexicans? Wir tritten gegen die Mexicans an. Sind das irgendwelche Devon und De Niro. Schwierig, ne? Weil sonst könnten sie gegen die natürlich irgendwie so nicht. USA ist der, wie heißt denn der von Inc. Incorporated, der früher mal, Jesse Neal, der früher mal da dieser Soldat war. Ist der mit auf der Card? Weißt du auch, der mit Shannon Moore zusammen Inc. Incorporated als Tech Team hatte, der seine Frisur nachher diesen Irokesenschnitt hatte. Ja, nicht da. Nicht da. Nichts Besonderes. Ja, was ich mich jetzt hier wieder frage, die waren irgendwie für drei oder vier Wochen haben die irgendwie irgendwo anders, ich weiß nicht, wo genau das war, haben die auf jeden Fall on the road getaped. Und dann kommt ein wichtiger kann man jetzt nicht sagen, kommt auf jeden Fall ein Pay-Per-View, was ja eigentlich wichtiger sein sollte. Aber nicht erst für TNA. Und dann ballern sie den wieder in Florida raus. Ja, der Spike gibt das Geld nicht raus. Das kostet halt ein bisschen. Und das bringt keine Einschaltquote. Spike hängt damit zusammen, wo die Pay-Per-Views? Auf jeden Fall bei den Fernsehsendungen. Bei den Pay-Per-Views bin ich mir nicht sicher. Bei den Fernsehsendungen ja. Also Spike gibt für die Aufzeichnung. So, auf jeden Fall bei No Surrender finden die beiden letzten Matches der Bound for Glory Series statt, wo es dann ja das Finale bei Bound for Glory gibt. Es sei denn, es gab so irgendwelche Änderungen, wobei das ziemlich blöd wäre, da die Serie ja Bound for Glory Series heißt. Das Finale gibt es bei Bound for Glory? Um den Titelmatch. Ich dachte, bei Bound for Glory würde dann der Gewinner des Turniers im Titelmatch antreten. Ja, das meine ich ja. Das Titelmatch gibt's ja dann. Aber jetzt sind ja zwei Halbfinals. Das heißt, das sind die beiden letzten Matches der Serie. Genau, und die beiden, die dann gewinnen, müssen ja dann nochmal gegeneinander antreten, um den. Ach nee, stimmt gar nicht. Es werden einfach nur die Punkte zusammengezählt. Richtig. Es ist nicht so wie mit Halbfinale, Finale und die mit dem Höhe, sondern einfach. Das sind zwei ganz normale Matches, genauso wie die ersten Matches, und am Ende werden die Punkte gezählt. Genau. Und ich meine, es gab da irgendwas, irgendjemand muss, um Crimson noch gewinnen zu können, irgendwie hoch. Irgendjemand muss, um es gewinnen zu können, noch irgendwie einen Submission-Sieg erzielen, genau. der bringt ja 10 Punkte und normalerweise. Da habe ich mich jetzt für den Tipp nicht vorbereitet. Das kann man wahrscheinlich daraus ableiten. Bound for Glory Series Match, Robert Root gegen Gunner. Ich tippe auf Gunner. Gunner hat auch ziemlich viele Punkte. Der steht, glaube ich, an zweiter Stelle. Ja. stand lange Zeit auf der ersten. Crimson ist erster, oder? Stimmt. Ja. Der hat hier gar kein Match. Der hat gar kein Match auf der Karte. Ich tippe auch auf Gunner. Ich glaube, Robert Root hat keine Chance mehr. Nee, der war auch lange Zeit sehr, sehr weit unten. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Ich habe es ja auch nicht verfolgt, aber... Gunner hat noch eine Chance, da irgendwie hochzukommen. Hm. So, das andere Bound for Glory Series Match ist mit der anderen Hälfte James Storm und er trifft auf Bully Ray. Ich glaube, Bully Ray kann nicht mehr ganz hochkommen, obwohl der auch nicht schlecht steht. Aber ich glaube, dass der, das war dann so, wie du gerade gesagt hast, ist der andere hier, Robert Root, James Storm. James Storm, mhm. Der jetzt gegen Bully Ray kämpft. Ja. Der kann, glaube ich, wenn er eine Submission zeigt, noch oben aufschließen, oder? Das kann sein. Ich tippe auch lange Zeit recht bald unten. Ich tippe auf James Storm. Ich tippe auf Bully Ray. So, dann kommt ein einfaches Singles-Match zwischen Matt Morgan und Samoa Joe. Ich tippe auf Matt Morgan. Vielleicht soll der mal wieder ein bisschen... Matt Morgan ist ja erst nach der Verletzung zurück. Samoa Joe hat so viel verloren, der hat, glaube ich, das Turnier abgeschlossen mit minus 10 Punkten, ne? Es war mal so, ja. Man muss sich mal vorstellen, mit minus 10 Punkten. Ich tippe mal auf Joe, sonst... Hat Samoa Joe wirklich das... Ich meine, Matt Morgan hat das... Matt Morgan, was ist denn da los? Das ist ein bisschen komisch. Meine Notizen stürzen die ganze Zeit ab. Das ist ein bisschen komisch. Hast du ein Virus drauf? Ja. Nee, ernsthaft? Nee. Matt Morgan war verletzt, der sah ganz gut aus und ist dann aber verletzt und hat dann 10 oder 15 Punkte wahrscheinlich noch, weil er dann nicht mehr mitkämpfen konnte. Und er wurde auch dann immer zu den Matches, wenn sie bei Impact stattfinden, zu den Kommentatoren dazu geholt, als Experte für das Turnier. Ich tippe auf Samoa Joe, weil wenn sie ihn jetzt schon wieder verlieren lassen, dann können sie ihn auch gleich rausschmeißen. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie mit unfairen Taktiken. Ganz schön leise hier, ne? Ja, es ist absolute Stille. Ne, ich meine auch so von der Aufnahme her. Ja. Man muss schon ganz schön nah rankommen, damit das auch ordentlich laut wird für die Kollegen. Das ist ja auch gar nicht, Thomas, das verstehe ich ja jetzt gar nicht. Ja, man weiß es ja nicht. TNA Knockout Championship Match. Da war es dunkel. Mickey James trifft auf Winter. Mickey James ist Championess. Ich dachte, Winter ist. Winter ist... Gab es einen Titelwechsel? Nee, Sommer ist auch nicht, nee. Nee, Winter, als ich das letzte Mal geguckt habe, das ist aber auch schon wieder 3-4 Wochen her, da war Winter. Sicher, dass... Also eigentlich soll ja da Sommer muss es, sein. Da muss es einen Titelwechsel gegeben haben. Ich tippe auf Mickey James. Ich war gar nicht dran zu tippen, ne? Nee, das ist aber schon mal nett, dass du mir das sagst. Ich tippe aber trotzdem auf Mickey James. Ich auch. Da wird sie nicht dran verändern. Ich glaube, die hat recht... Die steht da recht standhaft in der Division. Ja, ich glaube, die hat den Titel gar nicht, aber ich glaube, sie gewinnt den dann bei dem... Doch, die hat den Titel. Glaub ich nicht. Definitiv. Da muss ich aber Impact einen Titelwechsel gegeben haben. Immer möglich. Immer. Ist Jeff Hardy eigentlich auch auf der Karte? Oder? Nein, noch immer nicht. Ist er dann noch im Knast? Weil er ja die 10 Tage... Nee, der kann die 10 Tage kann er auswählen, wann er da rein möchte. Und dann hat er ja auch noch die Auflage bekommen, dass er so eine Anti-Drogen-Kur mitmachen muss. Mhm. Er muss so darf sich auf jeden Fall aussuchen, wann er in den Knast will. Das finde ich schon mal sehr interessant. Ja, würde ich sagen... In 57 Jahren. Ja. Vielleicht bin ich dann tot und ist okay für mich. Johnny Cash hat ja schöne Liveplan im Knast aufgenommen, aber der ist leider auch tot, von daher lohnt sich das dann auch nicht. Johnny Cash. Okay. San Quentin und Folsom Prison. So, TNA X-Division Championship. Aber von Johnny Cash hältst du ja nichts, weil der hat ja keine eigenen Selbstlieder geschrieben. Der hat ja immer nur von anderen welche. Ryan Kenry ist X-Division Champion und trifft auf Austin Aries. Du darfst jetzt mal wieder anfangen. Austin Aries. Also wenn der nicht Champion wird, dann weiß ich auch nicht. Dann ist bei TNA alles kaputt. Okay, und deshalb tippe ich genau auf Kenry, denn bei TNA ist alles kaputt. So, dann haben wir unseren Tag-Team-Titel-Match. Wahrscheinlich irgendwie Co-Main-Event oder so in die Richtung. TNA World Tag Team Championship, Mexican America, das sind Hernandez und Anarchia, sind Champions, treffen auf D'Angelo, De Niro und Devon, das ist wieder so ein zusammengewürfeltes Match, wo es dann wahrscheinlich irgendwie Streit gibt. Ohne Airboom? Aha. Ich tippe auf die... Ja, ich tippe doch jetzt. Achso, ja, wir tippen eh auf dieselben. Ja, Mexican America, ist klar. Und dann kommt der Main Event, TNA World Tag Team Championship, Three-Way Dance. Kurt Engel Der Champion trifft auf Sting und auf Mr. Anderson in einem Triple Threat. Tipp auf Engel. Ich auch. Das ging ja schnell und einfach. Siehst du, mit das war Stunde, das war halt flotti flotti. Das war flotti flotti. RVD ist ja dann auch gar nicht auf der Card. Es sind viele Leute nicht auf der Card. Wobei mir viele Leute nicht einfallen. Nee, RVD fällt mir ein, dass er nicht auf der Card ist. Klar, Jerry Lynn wäre ja noch dabei. Wer ist denn sonst noch weiter? Ja. Bei den Frauen, die ganzen sind natürlich normal, aber das ist okay. Die ganzen X-Division Leute fehlen einige. Ja, Flotti, Flotti, Flotti, Flotti,